Wenn man über Nick Drakes Jugend nachliest, dann kommt einem das allzu vertraut vor. Englische Mittelklasse, erfolgreiche Schulbesuche, Jahrgangsbester im Sport, schließlich ein Stipendium am Fitzwilliam College in Cambridge, wo Nick Drake ab Oktober 1967 eingeschrieben war für englische Literatur. Um diese Zeit muss er wohl noch ein geselliger, offener Junge gewesen sein, jetzt 19 Jahre alt, noch keine Zeichen von Depression, Niedergeschlagenheit wie in den Folgejahren. Alle, die in Gesprächen von ihm erzählt haben, erinnern sich an ihn als einen offenen, großen, gut aussehenden jungen Mann mit ganz vielen Talenten. Jedenfalls, wenn es um die Schuljahre ging und die Anfangszeit in Cambridge. Weiter jetzt erstmal mit Musik nach Three Hours aus dem Debütalbum jetzt The Thoughts of Mary Jane. Auch das ist auf Five Leaves Left mit drauf, hier allerdings in einer alternativen, sprich nicht weiter arrangierten Fassung. The Thoughts of Mary Jane.